Hey, dem liebt mich, die dir sagen, wie lieb ich dich hab. Und mein Leben erst durch die einen Sinn gefunden hat. Das Schönste, was es gibt, bist du für mich. Ja, so lieb hab ich dich. Ich lieb dich mehr, als ich's dir sagen kann. Wie aus Liebe ist, kämen wir zwar zusammen. Alles, was ich brauch, bist du für mich. Ja, so lieb hab ich dich. Du bist der Himmel, der die Stern für mich hält. Setzt mir ein Lachen im Gesicht, machst aus Regen Sonnenlicht. Ich lass alles liegen und stehen für dich. So lieb hab ich dich. Wenn du mich anlachst, die Magd, die zu mir sagst, du die zuverlegst und ihre Haut auf mein Gespür. In dem Moment gibt's nichts Schöneres für mich. So lieb hab ich dich. Du bist der Himmel, der den Stern für mich hält. Setzt mir ein Lachen im Gesicht, machst aus Regen Sonnenlicht. Ich lass alles liegen und stehen für dich. So lieb hab ich dich. So lieb hab ich dich. Du bist mein Regenbogen, der alle Farben spült, der am Horizont Wind und Sonne verglüht. Mehr als zuvor bin ich in dich verliebt. Schön, dass es dich gibt. Du bist der Himmel, der den Stern für mich hält. Setzt mir ein Lachen im Gesicht, machst aus Regen Sonnenlicht. Ich lass alles liegen und stehen.